der Nacht zwischen 11 und 11:30 verließen die Apothekerkinder auf 10 Spitzen das Haus. Die Eltern waren früh schlafen gegangen. Auch im Städtchen Eulenberg war in den meisten Häusern schon das Licht ausgegangen. Von niemandem gesehen, eilten die Kinder durch Nebenstraßen und schmale Gässchen zum oberen Stadttor. Von dort führte ein Fußpfad direkt zur Burg. Er war steinig und steil. Schnell! Oh, oh. Hey, komm nicht mit! Oh, Mann, ist das hier dunkel! Ah! Jetzt wäre ich doch fast über so einen blöden Stein gefallen! Psst. Ach, ich dussel. Wozu habe ich eigentlich meine Taschenlampe mitgenommen? Hier. Lass sie aus. Wir dürfen uns nicht verraten. Wenn du meinst. Schade eigentlich. Bisschen Licht wäre doch gut. Kleine Stärkung gefällig? Nicht jetzt. Beruhig die Nerven. Sei still. Nicht so schnell. Oh. Stopp, wir sind da. Mann, das Burgtor ist ja riesig. Bin ja mal gespannt, ob es aufgeht. Ich werde ja wohl den schweren Schlüsselbund hoffentlich nicht umsonst mitgeschleppt haben. Der Zauber wirkte. Wow. Leicht öffneten sich die schweren Flügel des Burgtores. Schnell hinein! Als sie im Burghof waren, schloss sich das Tor hinter ihnen. Toll! Jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen. Auch das mittlere und das innere Burgtor gehorchten dem Wink mit dem Schlüsselbund. Wow, es funktioniert schon wieder! Wow. Zaghaft zunächst, aber dann immer sicherer und schneller gingen die Kinder weiter. Einmal flatterte eine Fledermaus dicht über ihre Köpfe hinweg. Ich glaub, da fuselt was. Dann scheuchten sie im Vorbeigehen etwas Dunkles auf. Sind wahrscheinlich Ratten. Ich geht. Die tun nichts. Etwa um Mitternacht standen sie vor der alten Eiche. Günther knipste seine Taschenlampe an und leuchtete in die Zweige hinauf. Da oben sitzt ein riesiger Vogel. Er funkelt mich mit bösen Augen an. Er versucht uns was zu sagen, aber ich verstehe nichts. Das ist Uru-Sprache. Ich hab's verstanden. Du sollst deine Lampe ausknipsen, Günther. Die blendet ihn. Verstehst du ihn? Du verstehst ihn? Ja klar, ihr etwa nicht? Bestimmt, weil du die Zauberschlüssel hast. Kann sein. Wir probieren das aus. Jutta, fass du hier den Schlüsselbund an. An der Seite. Ja, hier. Und Günther, du hier. An der anderen Seite. Wer sind Sie? Und woher kommen Sie? Er hat gefragt, wer wir sind und woher wir kommen. Ja, super. Ich habe es auch verstanden. Ein richtiger Zauberschlüsselbund. Ich frage Sie noch einmal. Wer sind Sie? Und wo kommen Sie her? Wir sind die 3 Apothekerkinder. Aus Eulenberg. Ein alter Bekannter von Ihnen schickt uns herauf. Und lässt sich vielmals grüßen. Ein alter Bekannter? Ich wüsste nicht, dass ich in Eulenberg alte Bekannte hätte. Es handelt sich um das kleine Gespenst. Es ist sehr, sehr unglücklich, wissen Sie? Und es bittet um Ihren Rat. Was? Das kleine Gespenst? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Warten Sie bitte, ich komme zu Ihnen hinunter. Dann wollen wir alles in Ruhe besprechen. Herbert, Günther und Jutta erzählten dem Uhu Schuhu ausführlich die ganze Geschichte. Wie das kleine Gespenst vom Nacht- zum Tagesgespenst wurde, unglücklicherweise jetzt schwarz war und von dem großen Missverständnis bei der Jahresfeier im Städtchen Eulenberg. Sehr traurig. Die ganze Angelegenheit. Außerordentlich traurig. Also deshalb hat mich das kleine Gespenst in der letzten Zeit nicht mehr besucht. Ich habe mich schon gewundert. Aber wenn Sie mich fragen, woran es liegt, dass es plötzlich zu einem Tagesgespenst wurde, dann kann ich nur sagen, dass muss mit der Uhr zusammenhängen. Mit welcher Uhr? Mit der Rathausuhr, selbstverständlich. Schuhu! Wie das? Zu jedem Gespenst auf Erden gehört eine bestimmte Uhr. In diesem Fall ist es die Rathausuhr des Städtchens Eulenberg. Mittags schlägt die Rathausuhr 12-mal und ebenso um Mitternacht. Seit ewigen Zeiten wacht das kleine Gespenst im Rhythmus dieser Uhr um Mitternacht als Nachtgespenst auf. Versuchen Sie also in Erfahrung zu bringen, ob irgendjemand vor 14 Tagen die Rathausuhr angehalten oder verstellt hat. Falls das geschehen sein sollte, dann sorgen Sie bitte dafür, dass der Fehler wieder behoben wird. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Leben Sie wohl, Schuhum, meine Herrschaft, und empfehlen Sie mich dem kleinen Gespenst, dem ich alles Gute wünsche. Schuhum! Weg ist er. Na los, nichts wie heim. Kaum hatte am nächsten Mittag die Rathausglocke 12 Uhr geschlagen, da stürzte das kleine Gespenst zum Kellerfenster hinaus in den Apothekersgarten, wo Herbert und die Zwillinge es schon erwarteten.